Die kriegerischen Tugenden des preußischen und deutschen Heeres haben sich auf blutigen Schlachtfeldern bewährt. Das deutsche Volk bedarf keiner anderen Eigenschaften zu seiner sittlichen Erneuerung. Der Geist des alten Heeres muss uns für die Wiedergeburt befruchten. Wir müssen dabei allesamt verstehen, dass allein Manneszucht, bedingungslose Unterordnung unter uneigennützige, von Gemeinsinn geleitete Führer, Zurückstellung eigener Gedanken und Vertrauen zum Führer, gepaart mit Ehrfurcht, Gewähr dafür bietet, dass die sittliche Kraft der Einzelnen zusammengefasst wird zu einer Macht, die den Wiederaufbau des Volkes und des Vaterlandes bewirkt. Das Undeutsche in uns liegt vornehmlich in dem Mangel an Rassegefühl, in der ungenügenden Berücksichtigung deutscher Art in Schule und Recht, in der Überhebung der Geistesbildung über die Handfertigkeit, in der sich bei uns breitmachenden selbstsüchtigen Geistesrichtung, in der Bewertung äußeren Wohllebens, in internationalen pazifistischen und defätistischen Denken und schließlich in dem starken Hervortreten des jüdischen Volkes innerhalb unserer Grenzen begründet. Dieses Undeutschen im Einzelnen, in Volk und Staat Herr zu werden, ist die besondere Aufgabe politischen Denkens und langwieriger völkischer Arbeit, die von den Besten unseres Volkes im engsten Zusammenhang untereinander und in gegenseitigem Vertrauen unbeirrt zu führen ist. Instinktiv war mir bewusst, dass noch weitere Erkenntnisse für die Erhaltung einer Rasse und eines Volkes nötig wären und dass nach dieser Richtung hin noch Grundlegenderes den Deutschen zu geben sei. Was das allerdings war, wusste ich noch nicht. Nur dieses Gefühl regte sich in mir unaufhörlich. Und weiter heißt es, Sie, die Besten unseres Volkes, haben Sorge zu tragen, dass sich die deutsche Familie wieder ihrer Aufgabe bewusst wird, Trägerin und Pflegerin des deutschen Volkslebens und des wahrhaft deutschen Volksgeistes zu sein und der Jugend Bescheidenheit und jenes Selbstgefühl mit auf den Lebensweg zu geben, das von Genusssucht, Trägheit und Sklaverei frei macht. Was die Kinder von den Eltern an gesundem deutschem Sinn und deutschem Wollen erhalten, geht für den Einzelnen, für Volk und Staat zu besonderer Saat auf und setzt fortlaufend die Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft um. Zur Festigung der Persönlichkeit, zur Stärkung des Willens, zur Kräftigung des Leibes und Stählung der Gesundheit und des Mutes sind körperliche Übungen, namentlich im Kampf Mann gegen Mann, Abhärtung und Enthaltsamkeit nötig. Der Aufbau des deutschen Volkstums allein genügt noch nicht in den kommenden Anforderungen. Der Aufbau der deutschen Volkswirtschaft hat hinzuzutreten. Ein schwerer Wahn ist es zu glauben, und ihm huldigen leider viele im Wirtschaftsleben stehende Männer, dass die Volkswirtschaft allein die Wiedergeburt bewirken könne. Sie unterschätzen den Wert des Volksgeistes wie vor dem Kriege, statt ihn klar zu erkennen und ihn werktätig zu fördern. Ohne deutschen Volksgeist bringt die Wirtschaft nur Stoff hervor. Durch Volksgeist gehoben führt Arbeit das Volk zusammen und damit zur Genesung. Der Volksgeist und die Volkswirtschaft haben sich zu ergänzen und sich gegenseitig immer wieder neue Kräfte zuzuführen. Wir brauchen anstelle organisierter, die Staatsgewalt nicht achtender Massen einen sozialen Aufbau, getragen vom Geiste echter Kameradschaft und von persönlichem Verantwortungsgefühl gegeneinander und gegenüber dem deutschen Volk und Vaterlande. Wir brauchen in unserer Volkswirtschaft Volksgefühl, Maßnahmen zur Hebung, Veredelung und Verbilligung der landwirtschaftlichen Erzeugung, zur Sesshaftmachung des Volkes in seinen breiten Schichten auf eigenem Boden und Wohnungsbau, beides zur Erhaltung der Grundlagen der Familie und des Staates. Wir brauchen eine Volkswirtschaft, die frei vom Zwang und ohne Eigentumsbeschränkung zur Pflichtwirtschaft wird und den Wertbegriff der Arbeit versittlicht, die im Arbeitgeber nur den Arbeitnehmer im Dienste des deutschen Volkes und Staates sieht und allen Arbeitnehmern ihr Recht an der Arbeit und am Gewinn lässt. Nur gegenseitiges Verständnis für den Wert der geistigen und der Handarbeit eint alle arbeitenden Kreise. Ich erhoffe dies von erhöhter Bildung und Einsicht der Handarbeiter und von einer Verpflichtung für jeden Deutschen, der ins Leben tritt, sich in der Handarbeit betätigt zu haben. Nur Arbeit des gesamten Volkes, nicht Börsen- und Kapitalgewinn, entspricht deutschem Wesen und kann die Werte schaffen, die die Kaufkraft unseres Geldes steigern, unsere Lebenshaltung verbilligen und die nötig sind, um im Besonderen den wirtschaftlich Schwachen und den Verletzten des Weltkrieges eine hinreichende Lebensführung zu gestatten. Wir brauchen eine Regierungsgewalt, die über den überlebten politischen Parteien stehend, getragen von dem Vertrauen des deutschen Volkes, gestützt auf seine Kraft, sich aufbaut auf seiner Selbstverwaltung und einer berufsständischen Volksvertretung. Wir brauchen eine Regierung, die das Volk führt, nicht eine, die nur herrscht und die das Recht ausübt gegen jedermann. Nicht in einer Verbreiterung, sondern in einer Verschmälerung liegt die Stärke der Regierung, die im Drange der Not zur Führerschaft des Einzelnen wird und die die eigensüchtig widerstrebenden Teile des Volkes rücksichtslos und, wenn es sein muss, mit Gewalt zur Pflichterfüllung anhält, gerade dadurch dem ganzen Volke dienend. In diesen Gedanken bewegte sich damals gelegentlich meines immer häufiger werdenden öffentlichen Auftretens mein Wirken. Stärkung des Wehrwillens und damit des Selbsterhaltungswillens im Volke, Streben nach einer sozialen Volksgemeinschaft auf den sittlichen Grundlagen des alten Heeres und, wie es mir immer bewusster wurde, Beachtung des Rasseerbgutes. Was ich indes auf jenen Veranstaltungen antraf, war nicht einmal von jenem Ernst getragen, wie ihn die Zeit gebot. Zum Teil war es der Hurra-Patriotismus der Vorkriegszeit, der wieder Beifall klatschen ließ, wenn ein anderer Redner vom Sterben für das Vaterland sprach, als ob das so ein einfaches Ding sei. Wies ich darauf hin, dass es heute nicht auf das Sterben für das Vaterland, sondern auf das Leben für das Vaterland ankam, da hatte ich das Gefühl, dass das den Zuhörern das erste Mal gesagt würde.